Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Verkehrsmittel. 1. Welche Nachteile hat das Fahrrad in einer Großstadt? Die Diebstahlgefahr ist bei Fahrrädern 10-mal höher als bei Autos. Mir wurde das Fahrrad schon 2-mal gestohlen. Das ist ein großer Nachteil des Radfahrens. Außerdem kann man größere Einkäufe nicht mit dem Fahrrad erledigen. Ich kann niemanden mitnehmen und nichts Schweres transportieren. Wenn ich vieles zu erledigen habe, sprengt die Radtour den zeitlichen Rahmen. Und nicht zuletzt, Unfälle passieren vor allem, wenn Radfahrer überfahren werden. Es kann also ganz schön gefährlich werden in einer Großstadt. Noch ein weiterer Nachteil: platzt der Reifen unterwegs, kommt man zu spät zur Arbeit oder zur Schule und der ganze Tag ist im Eimer. 2. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie aufs Rad steigen? Es gibt viele Tipps zum Radfahren. Vor dem Start kontrolliert man am besten alles einmal: Beleuchtung, Reifendruck und Bremsen. Man sollte sich während der Fahrt keinen Rucksack auf den Rücken schnallen, das bedeutet nur erhöhte Schwitzgefahr. Man sollte ferner seine Fahrt planen, also möglichst 15 Minuten früher losfahren, um keine bösen Überraschungen zu erleben, zum Beispiel ewig rote Ampeln. Zusammen radelt es sich besser. Weggefährten lassen sich relativ schnell finden, wenn man in dieselbe Schule geht. Der schnellste Weg ist nicht unbedingt der beste. Ein Umweg kann sich als nützlicher erweisen, auch wenn sich die Anfahrt um 5 Minuten verlängert. Schließlich gilt für Radler das gleiche wie für Autofahrer: Handys bitte stecken lassen. 3. Welches sind die typischsten Verkehrssünden mit dem Auto? Es gibt ein paar alltägliche Regeln, gegen die fast jeder Autofahrer schon mal verstoßen hat. Hierzu gehört zum Beispiel Abbiegen ohne zu blinken. Damit zwingt man andere Verkehrsteilnehmer zur Vollbremsung. Oder am Stoppschild nicht anhalten, das heißt, wenn mal Stopp nicht wörtlich nimmt. 3. Falschparken. Falschparker dürfen sofort abgeschleppt werden und müssen eine Menge Geld für ihr Auto bezahlen. Dann ist noch typisch, dass man hupt, weil der Vordermann nicht schnell genug an der Ampel losfährt. Die Hupe ist ein Warnsignal und darf ausschließlich in Gefahrensituationen benutzt werden. Schließlich darf man die Musik im Auto nicht voll aufdrehen. Verstöße gegen die Vorschriften werden bestraft. 4. Wie ist Ihre Checkliste für Flugreisen? Erstens muss man checken, ob der Personalausweis, der Reisepass, noch gültig ist und Portemonnaie inklusive Bargeld und Kreditkarten sowie Flugtickets eingepackt sind. Man darf auch das Smartphone oder das Tablet und das Ladekabel nicht vergessen. Bei einem längeren Flug langweilt man sich sonst zu Tode. Ich nehme immer Kaugummis gegen den Ohrendruck mit. Dann muss man entscheiden, wer sich in unserer Abwesenheit um unsere Pflanzen bzw. Haustiere und das Leeren des Briefkastens kümmern soll. Schließlich muss man eine Packliste für den Koffer zusammenstellen. Empfehlenswert ist ebenfalls, eine kleine Reiseapotheke mitzuführen und eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 5. Was halten Sie von Schiffsreisen? Ich glaube, Schifffahrten sind etwas für reiche ältere Menschen, denn nur sie können den Luxus in einem schwimmenden Hotel bezahlen. Anbieter von Kreuzfahrten planen ihre Reiserouten im Hinblick auf das Klima und die Jahreszeiten, also man kann das ganze Jahr Kreuzfahrten buchen. Es gibt eine große Auswahl an Urlaubszielen und Verpflegung auf dem Schiff ist meist all-inclusive. Das ist das Positive. Negativ ist aber, dass Kreuzfahrten relativ teuer sind und es oft keine Landgänge gibt, das heißt, man kommt kaum vom Schiff. Eine Schiffsreise in die Karibik ist bestimmt was Unvergessliches, aber Wochen auf hoher See zu sein, fände ich furchtbar langweilig.